Salut für Cordwell, eine Komposition von Helmut Lachenmann für zwei Gitarren. Durch erweiterte Spieltechniken entlockt Lachenmann den Instrumenten ungewöhnliche Klänge. Vertrautes wird plötzlich fremd. Es verwandelt sich in etwas Unbekanntes, Ungehörtes. Der Komponist erforscht noch nicht betretene Klanggebiete, ein akustisches Nirgendwo. Das gibt seiner Musik utopische Qualitäten. In ihr manifestiert sich eine experimentelle Klangforschung, die Herkömmliches aufbrechen möchte und neues musikalisches Terrain betritt. Eine Suche nach dem Anderen der Musik. Etwas, was nur in der Vorstellung existiert und noch nicht Wirklichkeit ist. So lautet eine der vielen Definitionen des Begriffs Utopie. Als Utopie bezeichnet man auch das Wunschbild einer fortschrittlichen Gemeinschaft, die in der Zukunft liegt. Thomas Morris entwirft sie in seinem Roman Utopia aus dem Jahr 1516. Eine Utopie beschreibt somit eine Sehnsucht nach Veränderung. Es ist eine in der Gegenwart stattfindende Vorwegnahme der Zukunft. Musikalische Utopien haben daher die Eigenschaft, Normen und Traditionen in Frage zu stellen. Sie wenden sich von ihnen ab und suchen das noch nicht Dagewesene. Es gilt, neue Rezeptionsgewohnheiten zu etablieren und Konventionen zu eliminieren. Generell würde ich sagen, ist Kunst machen, hat immer einen Aspekt von Utopie, weil Kunst dann nicht in dem Sinne etwas Funktionales ist. Es ist irgendwie ein Beitrag zur Gestaltung von Welt, sagt der Komponist Johannes Kreidler. Und insofern ist es mir ein Anliegen, das weiter zu gestalten. Gerade jetzt, auch finde ich, leben wir in Zeiten, die eigentlich relativ utopiearm sind. Das war allerdings nicht immer so. Anfang des 20. Jahrhunderts wendet sich der italienische Futurismus mit kriegerischem Impetus gegen den snobistischen Kult der Vergangenheit. Das Alte muss dem Neuen weichen. 1913 schreibt der italienische Maler und Komponist Luigi Russolo in seinem Manifest »Die Kunst der Geräusche«: »Wir haben die Harmonien der großen Meister alle tief geliebt und genossen. Beethoven und Wagner haben während vieler Jahre unsere Nerven erschüttert und Herzen bewegt. Heute sind wir ihrer überdrüssig und genießen es vielmehr, die Geräusche der Tram, der Explosionsmotoren, Wagen und schreienden Menschenmengen in unserer Vorstellung zu kombinieren, als beispielsweise die Eroica oder die Pastorale wiederzuhören.« Die Akustik konventioneller Orchester war den Futuristen nicht mehr genug. Neue Klänge mussten her, Sounds, die man zuvor noch nicht gehört hatte. »Die Vielfalt der Geräusche ist unbegrenzt. Wenn wir heute, wo wir vielleicht 1000 verschiedene Maschinen besitzen, 1000 verschiedene Geräusche unterscheiden können, werden wir morgen mit einem Vielfachen an neuen Maschinen 10, 20 oder 30.000 verschiedene Geräusche unterscheiden können, die wir nicht einfach nachahmen, sondern gemäß unserer Fantasie zusammenstellen können.« Luigi Russolo baute sogar seine eigenen Klanggeneratoren, die sogenannten Intona Rumori, Geräuscheerzeuger. Quadratische Kästen mit Schalltrichtern, die mit speziellen Membranen präpariert waren, mit denen es möglich war, unterschiedliche Geräusche herzustellen. Vorwiegend rhythmische Sounds, die an Maschinen erinnern, sie allerdings nicht imitieren, sondern einen eigenen Klangcharakter aufweisen. Thank you. Damals schien die Zukunft zum Greifen nahe. Komponisten wagten Traditionsbrüche, sie entwickelten neue Form- und Materialexperimente. In Europa ist es der sogenannte Serialismus, mit dem eine Neuordnung der Musik angestrebt wird. Aufbauend auf Arnold Schönbergs Zwölftontechnik beginnen Komponisten wie Pierre Boulez oder Karlheinz Stockhausen musikalische Parameter genauestens festzulegen. Dass dieser Kompositionspraxis zugrunde liegende utopische Bestreben zeichnet sich nicht nur in dem Wunsch ab, mit der Vergangenheit zu brechen. Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs versinnbildlicht es auch die Hoffnung, eine Musik zu erschaffen, die politisch neutral ist und nicht für ideologische Machenschaften missbraucht werden kann. Die von den Komponisten angestrebte totale Determination aller musikalischer Parameter stellte sich allerdings selbst als utopisch heraus. Akustische Instrumente entzogen sich der rigiden Genauigkeit des Serialismus. Instrumentalisten brachten wiederum menschliche Unschärfen ins Spiel. Abhilfe verschaffte die elektronische Musik. Mit ihr ließen sich Tonhöhen, Klangfarben, Dauern und Lautstärken bis ins letzte Detail genau planen. Mit der 1956 abgeschlossenen Komposition »Gesang der Jünglinge« amalgamierte Karlheinz Stockhausen die menschliche Stimme mit synthetischen Klängen nach seriellen Gesichtspunkten und erschuf eine bis dahin völlig neuartige und ungehörte Musik. Also ich begreife immer auch Kunst als technische Avantgarde. Das war früher nicht anders. Bach ist mit dem wohltemperierten Klavier, hat sich damals ja wirklich an die Spitze der damaligen Instrumentaltechnologie begeben. Und Mozart, Klarinettenkünstler, die Klarinette war damals ein brandneues Instrument und Wagner hat sich die eigene Wagner-Tuba bauen lassen und sowas. Und auch deshalb verstehe ich auch jetzt immer noch die Kunst und Musik als technologische Avantgarde, die schon mal überlegt und fantasiert, was man so mit den Geräten machen, was man mit ihnen auch anders machen kann, als nur das, was irgendwie halt der Markt von ihnen denkt. Auch hier waltet ein utopisches Denken. Besonders die elektronische Musik öffnete Portale in fremde Klanguniversen. Man denke zum Beispiel an das Theremin, das 1920 von dem russischen Erfinder Lev Termen entwickelt wurde. Es ist das einzige Instrument, das berührungslos gespielt wird. Die Klangerzeugung geschieht durch Magnetfelder, die mit den Händen gesteuert werden. Der Körper wird dabei zum Instrument und erzeugt Musik, die aus der Luft zu kommen scheint. Eine Art elektronisches Singen oder Wimmern, das den Eindruck erweckt, direkt aus dem Jenseits zu stammen. Wahrscheinlich wurde das Instrument daher in Filmsoundtracks zur Vertonung des Paranormalen eingesetzt. Es untermalte aber auch die Ankunft von Außerirdischen, etwa in den Filmen The Thing from Another World oder The Day the Earth Stood Still. Wesen, die aus der Zukunft in die Gegenwart eindrangen. Auch der Jazzmusiker Sun Ra reiste regelmäßig in die Zukunft. Seine Ensemblemitglieder bezeichnete er als Tonwissenschaftler. Er trat in merkwürdigen Kostümen auf und nannte seine Konzerte Cosmo-Dramas. Immer wieder verarbeitete er auch Ideen aus der Science-Fiction in seinen Improvisationen. Der Weltraum war für ihn nicht bloß ein Ort des Wunderbaren, den es musikalisch zu vertonen galt. Als afroamerikanischer Musiker im rassistischen Amerika der 50er Jahre versinnbildlichte dieser Ort für ihn auch einen utopischen Raum, in dem irdische Vorurteile und Ungleichheiten überwunden waren. In dem Stück »Space is the Place« lässt er Synthesizer-Klänge mit einer klassischen Jazzbesetzung kollidieren.1986 spielte Sun Ra in Coney Island ein Konzert, an dem auch John Cage beteiligt war, der zwischen den Jazz-Improvisationen seine Komposition Empty Words aufführte. Zu Cages berühmtesten Werken zählt 433, ein Stück, in dem man scheinbar nichts hört. In der Partitur stehen keine Noten, lediglich die Dauer ist fixiert. Zur Musik wird das, was zufällig im Laufe der Aufführung des Stücks erklingt. Damit kann alles zu einer ästhetischen Erfahrung werden. Dahinter verbirgt sich der Wunsch, Kunst und Leben zusammenzuführen. Eine utopische Hoffnung, die damals beispielsweise auch Komponisten wie Christian Wolff inspirierte, an einer herrschaftsfreien Musik zu arbeiten. Im Vordergrund stand die Konzeption musikalischer Modelle, in denen humanistisches Verhalten gefördert wurde. Thank you. Musik von Christian Wolff, das Stück For One, Two or Three People aus dem Jahr 1964. Diese Musik entsteht aus den wechselseitigen Beziehungen der Musiker, die sie spielen, schreibt der Komponist. Für Wolff ist das nichts Ungewöhnliches. In vielen seiner Stücke nehmen die Interpreten in Gruppen aktiv am Geschehen teil. Sie gestalten das Stück und reproduzieren nicht nur eine bereits fertiggestellte Partitur, die für Wolff stets die Freiheit und Würde der Interpreten garantieren und Spielern, Komponisten und Zuhörern Überraschungen bieten muss. Der Komponist versteht seine Interpreten nicht als Reproduktionsmaschinen, sondern als Musiker, die durch zuversichtliche Entscheidungen in engagierter Auseinandersetzung mit der Partitur des Komponisten über den Verlauf und die Qualität des Stücks entscheiden. In Wolffs Kompositionen kommen Prozesse zum Einsatz, die durchaus auch im alltäglichen Leben zu beobachten sind. Kommunikation und Kontingenzbewältigung, Konfrontation und Auseinandersetzung mit der Andersartigkeit und den individuellen Wünschen und Entscheidungen der Mitspieler sowie der Konzeption von sinnhaften und für alle Beteiligten befriedigenden Problemlösungen. Wolff komponiert buchstäblich eine soziale Musik, Utopien aus Klang. Zukunftsentwürfe, in denen der Wunsch nach einem besseren Leben deutlich wird. Klingende Gegenentwürfe zur Realität jenseits von sozialen Hierarchien und instrumentaler Virtuosität. Der britische Komponist Cornelius Cardew versuchte, diese utopischen Ideale mit seinem Scratch Orchestra zu verwirklichen. Zu den bekanntesten Werken, die er für das Scratch Orchestra komponierte, zählt das Stück »The Great Learning«. Die Partitur besteht aus grafischen Notationen und verbalen Spielanweisungen. Dadurch können neben professionellen Musikern auch Laien an der Interpretation der Musik teilnehmen. Einen sozialen Wandel hin zu einem humanistischen Miteinander hat die experimentelle Musik von Cornelius Cardew oder Christian Wolff nicht ausgelöst. John Cages Zusammenführung von Kunst und Leben konnte sich ebenfalls nicht gegen den Kanon des abendländischen Musikwerks durchsetzen. Auch der klassische Musikbetrieb zeigte sich von seinen Ideen weitestgehend unbeeindruckt. Für Johannes Kreidler manifestiert sich in diesen Experimenten eine eskapistische Haltung. Für den Komponisten ist die Konzertbühne nicht ein Ort, um eine gerechte Welt bloß zu imaginieren. Stattdessen sollte sie die Funktion haben, auch auf Missstände hinzuweisen. Ich fände es halt dann erstmal einfach falsch, wenn man einfach sagen, nur das Richtige auf der Bühne macht und halt hier die Verbrüderung oder so etwas darstellt. Aber die Bühne ist nun mal dann noch nicht die Welt. Es wäre vielmehr der Auftrag, dass so etwas nicht mehr geschieht in der Wirklichkeit. Und auf der Bühne wird es eine Problematik mal zugespitzt dargestellt. Das macht Johannes Kreidler mit der Komposition Fremdarbeit. Darin geht es um die Ausbeutung von Arbeitskräften aus Billiglohnländern. Zum Beispiel ein relativ bekanntes Stück von mir ist Fremdarbeit, wo ich irgendwie einen chinesischen Komponisten und einen indischen Audioprogrammierer beauftragt habe, Stilkopien meiner eigenen Musik herstellen zu lassen für einen Kompositionsauftrag, den ich hatte. Und in diesem Konzept stecken dann zwei Aspekte drin. Zum einen der von Autorschaft, wo sich dann die Frage stellt, wer hat jetzt das, was da am Ende bei rauskam, eigentlich komponiert, weil es sollte irgendwie klingen, wie wenn ich es selber komponiert hätte. Und eben, es sind Arbeiter aus Billiglohnländern. Es steckt da der Aspekt von Globalisierung und eben auch von Ausbeutung, von Wertigkeit, von Arbeit und von Kunst da drin. Das beschreibt ja eigentlich erstmal eine unschöne Situation von eben globalisierter Ökonomie. Und warum mache ich das dann aber? Nun, es gibt genug Musik, wo auf der Bühne ein Keyboard steht oder heutzutage auch Laptop und sowas. Ja, und auf dem Keyboard steht unten drauf Made in China. Und da beschwert man sich aber nicht. Und der Frack ist wahrscheinlich auch in Thailand zusammengenäht oder so etwas. Nun, also diese Tatsache habe ich halt mal da wirklich explizit gemacht. Das utopische Moment, und das ist eigentlich ein sehr adornoscher Gedanke, dass nun mal die Kunst aufzeigt, den Bedarf an Utopie, aber sie erbringt ihn nicht. These composers like Cage and Feldman and Earl Brown were able to create something so radically new, and why aren't people able to do that anymore? Ich denke, dass es Komponisten wie John Cage, Morton Feldman und Earl Brown tatsächlich gelungen ist, etwas radikal Neues zu schaffen. Warum ist man heute nicht mehr in der Lage, das zu tun? Fragt sich der britische Musikjournalist Robert Barry. Er sucht nach der Musik der Zukunft. In seinem gleichnamigen Buch geht er der Frage nach, wie Musik in 100 Jahren klingen könnte. Antworten auf diese Frage liefert er nicht. Es geht ihm gar nicht so sehr um die Musik selbst, sondern um das Denken über Musik und wie dieses Denken Musik verändern kann. Ich interessiere mich sehr für alte Ideen und Geschichten über die Zukunft. Wenn Komponisten beginnen, über die Zukunft zu reden und sie beinahe in einem Science-Fiction-Modus anfangen zu sprechen, dann zwingt sie das, aus sich selbst herauszutreten. Es verleitet sie zu einem anderen Denken, das sich von den Vorstellungen ihrer Kollegen unterscheidet oder von den Dingen, die sie jeden Tag sehen. Es zwingt einem eine andere Perspektive auf die Welt auf. Es ist so etwas wie eine Selbstentfremdungstechnik. Das interessiert mich. Robert Barry sucht nach musikalischen Utopien, durch die Musik ein zukunftsweisendes Potenzial entfalten kann, das offenbar verloren gegangen ist. Um diese futuristischen Qualitäten wiederzufinden, lohnt es sich, in die Vergangenheit zu blicken. Doch wo sind die klingenden Utopien von heute? Eine Musik, die ein utopisches Potenzial besitzt und in die Zukunft weist, muss sich für Barry mit unserem digitalen Alltag auseinandersetzen. Das macht zum Beispiel die amerikanische Komponistin Holly Herndon. In ihren Stücken untersucht sie den Einfluss digitaler Medien auf zwischenmenschliche Beziehungen und Lebenswelten. Sie ist auf der Suche nach einer musikalischen Ästhetik der Gegenwart, mit der sie das menschliche Wesen in Zeiten des Internets zu dokumentieren vermag. Ein emotionales Skype-Gespräch ist anders als eine emotionale Konversation in einem Friseursalon der 60er Jahre. Sie ist anders, aber nicht weniger emotional. Sie basiert auf anderen Emotionen. Musik von heute muss diese Gefühle aufnehmen. Ich möchte mich nicht auf historische Vergleiche stützen, weil ich denke, dass mit neuen Technologien und neuen menschlichen Interaktionen neue Lebenswelten und Emotionen entstehen. Diese neuen Lebenswelten findet man im Internet. Das World Wide Web ist für Herndon kein Ort der Entfremdung. Neue zwischenmenschliche Umgangsformen entstehen hier. Mit dem Track Lonely at the Top zollt sie einer Internetgemeinschaft Tribut, der ASMR-Szene. Einer Vereinigung von Menschen, die online Videos veröffentlicht, in denen bestimmte Geräusche zu hören sind, die eine beruhigende Wirkung auf ihre Betrachter ausüben sollen. Die Macher fordern mit ruhiger Stimme ihre Zuschauer auf, sich zu entspannen, während sie Zeitungen knistern lassen oder auf Tastaturen tippen. Eine digitale Klangkunsttherapie, die ein Kribbeln im Körper erzeugt und angeblich Schlafstörungen lindert. I personally really like acrylic nails on smartphones. Ich mag sehr den Sound von künstlichen Fingernägeln auf Smartphones. Mir gefällt dieses Klopfgeräusch. Es beruhigt mich und verschafft mir eine Gänsehaut. Es ist eine schöne Sache, dass fremde Menschen sich durch ein digitales Medium körperlich und emotional verbinden. Das widerspricht dem Argument, digitales Leben ruiniere Beziehungen und sei nicht echt. All diese reaktionären Dinge, die Menschen über das Internet und digitale Kulturen sagen. Hi. Hi. Welcome. Please don't worry about being late for the appointment. Clients like you are our top priority. We feel so lucky you chose us. Yes. Yes. Yeah. I know how busy you are. I don't know how you do it. You do seem a little stressed out. Are you okay? Yeah. Just exhausted. I can't even imagine. I don't know how you do it. I'm so glad you're taking the time to take care of yourself today, though. Yes. Yes. Yeah. It's important, and you deserve it. We'll be in room 3 today. When you feel ready, you can go there. Amazing. www veröffentlicht seine Tracks größtenteils im Internet. Das World Wide Web liefert dem japanischen Produzenten, der lieber anonym bleiben möchte, sein Klangmaterial. Sobald ich einen Sound höre, den ich mag, während ich ein Video auf YouTube schaue, konvertiere ich es augenblicklich in eine MP3-Datei, um es als Sampling-Material zu verwenden. Wenn ich einen anregenden Sound auf der Straße höre, nehme ich ihn mit meinem Smartphone auf. Ich interessiere mich sehr für Klang, das Zwitschern eines Vogels im Dschungel, Donnergrollen, der Sound eines fließenden Flusses, der Klang einer Maschine, die Soundeffekte eines Laserstrahls, die körperlichen Beats eines eingeborenen Stammes, die Sci-Fi-Klänge, die in unserer Vorstellung aus der Zukunft stammen und so weiter. Seit es das Internet gibt, werden all diese Klänge archiviert. Es ist jedem möglich, auf sie zuzugreifen. Wir können Klänge hören, die wir vorher in unserem Alltag nicht hören konnten. Das ist buchstäblich eine wundervolle Sache. Ich möchte in erster Linie aber unterhaltsame Musik machen. Musik, die die Schnelllebigkeit der Gegenwart in feingliedrigen akustischen Miniaturen einfängt. DJ WWWs Stücke verpacken in kürzester Zeit mehr akustische Informationen als ein herkömmliches Popalbum. In nur wenigen Sekunden verwebt der Produzent sein Arsenal aus Musiksamples mit Soundscapes digitaler Lebenswelten. Aufnahmen aus Computerspielen, Werbejingles, sogenannte Audiologos, Blockbusterfilme oder Betriebssysteme und ihre Anwendungen. Begriffe wie Collage oder Remix sind auf diese Musik nicht mehr anzuwenden. Ihre digital vermittelte Informationsdichte entzieht sich künstlerischen Konzepten, die ihren Ursprung im 20. Jahrhundert haben. Manchmal mache ich einen Track, der nur aus japanischer Musik besteht. In anderen Tracks verwende ich sie nur für 3 Sekunden. Aber ich versuche immer, japanische Musik irgendwo in einem Stück zu benutzen. Dann verwende ich gerne aktuelle Hip-Hop-Mixtapes aus den USA, Gameplay-Sounds oder ASMR-Klänge von YouTube, Horror- und Comedy-Klangeffekte, Pornos, Mariah Carey-Alben, die ich gebraucht gekauft habe, 90er Jahre R&B, Werbung, Filme. Die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Ich beschränke mich nicht auf eine Kategorie, sondern halte Ausschau nach allen möglichen Klängen aus allen Epochen. Klänge, die an die Vergangenheit und Zukunft erinnern. Klänge aus dieser Welt und Klänge, die nicht von dieser Welt sind. Ich sample vielleicht Gesang von FKA Twigs, den ich mit einem außerirdischen Schrei verbinde, während japanische Ambient-Musik aus den 80er Jahren im Hintergrund läuft. Alles wird verdreht und verbogen. Ich glaube, in meiner Musik geht es um das Genießen dieser ausufernden außerirdischen Substanz. その中で溢れる異物を楽しむのが僕の音楽だと思います。 Diese Arbeitsweise ist allerdings nicht neu. Das Arrangieren von winzigen Klangeinheiten am Computer hat es in der Geschichte der elektronischen Musik bereits gegeben, beispielsweise in Form des Microsamplings. Bereits Jahre zuvor konnte man es bei dem kanadischen Produzenten Akuven hören, der aus einer Vielzahl sekundenlanger Audiomaterialien groovende Techno-Tracks produzierte. Naheliegend sind auch Vergleiche zu den Plunderphonics John Oswalds, der ebenfalls kurze Samples aus anderen Stücken herauslöste und daraus eigene Adaptionen kombinierte. Für Johannes Kreidler hat wiederum John Cage's Williams-Mix visionäre Qualitäten. Das Tonbandstück nimmt für den Komponisten die Informationsdichte der sozialen Medien vorweg. Diese riesige Menge, die der da zusammenbringt, ne? Er hat ja ein halbes Jahr lang Tonbänder ja zusammengeschnitten und zusammengeklebt, was man ja heute mit einer Programmierung an ein, zwei Tagen irgendwie machen kann und in noch größerer Menge. Aber allein schon dieser unbedingte Wille, sowas Extremes zu machen, schwingt natürlich darin. Und doch immer noch, es ist so eine riesige Menge an Sounds, mit dem einer da bombardiert wird im Lauf von ungefähr 5 Minuten. Das ist eigentlich sowas wie so ein Twitter-Stream heutzutage noch. Oder so die Facebook-Timeline. Das war sehr, sehr visionär und entspricht eigentlich sogar, abgesehen halt von dem knisternden Tonband, aber inhaltlich entspricht es eigentlich einer heutigen Wahrnehmung. Vielleicht liegt es aber paradoxerweise am Internet selbst, dass ein Gespür für die Zukunft verloren gegangen ist. Die digitale Realität, die heutzutage das gesamte Leben bestimmt, ist gleichzeitig auch der Grund dafür, warum Zukunft nur unter erschwerten Bedingungen gedacht werden kann. Im Internet herrscht eine ganz andere Zeitlichkeit. Alles passiert gleichzeitig. Mittlerweile gibt es keinen Unterschied mehr zwischen virtueller und analoger Welt. Dadurch ist dieses Zeitverständnis omnipräsent geworden. Das heutige Leben ist bestimmt von einer absoluten Gegenwart. Zukunft und Vergangenheit scheinen verloren gegangen zu sein. Dadurch ist die Zukunft bedeutungslos geworden und auch nicht mehr positiv besetzt. Womöglich folgt daraus ein Verlust von Einbildungskraft. Für Robert Barry haben Journalisten die Aufgabe, diesem Verlust entgegenzuwirken, indem sie neue Diskurse stiften und originelle Ansätze finden, über Musik zu sprechen und dadurch selbst Utopien erschaffen. Es geht darum, Musik mit einer neuen Sprache auszustatten, neue Begriffe zu erfinden und neue Genres zu kreieren. Das passierte beispielsweise bei der Band Amnesia Scanner. Journalisten verglichen ihre Musik mit den hochauflösenden Bildern von Flachbildschirmen, Smartphones und Tablets. Man sagte, dass etwas glossy klinge oder assoziierte ihren Sound mit hyperrealistischen CGI-Effekten, wie man sie in großen Hollywood-Blockbustern sehen kann. Das gab ihrer Musik eine futuristische Qualität, den Zauber des Neuen. Das kann Menschen den Mut geben, selber neue Arbeiten zu produzieren. Brian Eno bezeichnete das als Seniors. Eine Szene wird zu einem Hort der Aktivität, in dem Menschen Ideen austauschen und sich gegenseitig beflügeln, um noch seltsamere, fremdere und intensivere Klänge zu produzieren. Das ist natürlich immer was Produktives. Musik ist sprachlich vermittelt und ein Teil von der Wahrnehmung von Klang ist immer auch etwas Sprachliches. Zum Ende dieser Sendung gibt es noch eine Variation des Utopischen zu hören, die bislang noch nicht erwähnt wurde und nach den Ausflügen in die schnelllebige Welt des Digitalen durchaus eine willkommene Ruhepause bietet. Es geht um Komponisten, die sich in ihrer Musik der Stille und Langsamkeit zuwenden. Wie zum Beispiel Jörg Frey und Antoine Böcher, die der Gruppe Wandelweiser zugehören. Auch wenn ihre Kompositionen nicht intendieren, Rückzugsräume der Entschleunigung zu sein, sind sie doch Orte der Ruhe, die einen Kontrapunkt zum kräftezehrenden Alltagsstress setzen. Jörg Freys mehrteilige Kompositionsserie Extended Circular Music basiert auf Wiederholungen kurzer musikalischer Patterns. Schleifen aus Melodien und Akkordfolgen, die für einen kurzen Augenblick die Zeit außer Kraft setzen. So fühlt es sich zumindest an, denn natürlich ist auch das eine Utopie.